Jimmy Webb wurde am 15. August 1946 als James Lane Webb in Elk City, Oklahoma geboren. Sein Vater war Baptistenprediger. Der kleine Jimmy spielte oft die Kirchenorgel zu den Gottesdiensten. 1962 zog die Familie von Oklahoma nach San Bernardino in Kalifornien um. Dort besuchte Jimmy auch eine Musikschule. 1965 ging er nach Los Angeles, um im Musikgeschäft Fuß zu fassen. Er arbeitete für einen Musikverlag und begann eigene Stücke zu schreiben. Und wie das oft so ist, zunächst ohne Erfolg. Das heißt, niemand war wirklich interessiert, weder Verlage noch Künstler, mit denen er bzw. sein Verlag in Kontakt stand. Das änderte sich erst im Oktober 1966, als der damals ziemlich populäre Johnny Rivers ein Lied von Webb aufnahm, By the Time I Get to Phoenix. Und dieser Rivers ist sozusagen auch die Klammer zwischen den ersten beiden Stücken im Programm, denn er stellte die Verbindung her zwischen Webb und den Fifth Dimension. Die waren seinerzeit auf Rivers eigenem Label. Zu ihnen später noch mehr, zu Fifth Dimension, eben Up, Up and Away von ihnen. Und das Lied By the Time I Get to Phoenix wurde ein Jahr später nach Rivers Version von Glen Campbell ein großer Hit. Und dieser Glen Campbell hatte noch einige andere Lieder, auch aus Webbs Feder. Darunter dieses hier, Wichita Lineman.